Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute, mit kleiner Verspätung sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freitagnacht, freie Themennacht. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer auch in die Mail mit reinzuschreiben. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Steffi und Steffi ist 25. Guten Morgen, Steffi. Hallo Domian. Hallo Steffi. Um was geht's? Ja, also ich habe eine ziemlich turbulente Woche hinter mir, weil ich habe vor 13 Jahren erfahren gehabt, dass ich adoptiert bin. Ja. Und ich habe gedacht, jetzt im August fange ich einfach mal sporadisch an zu suchen, meine leibliche Familie. Ja. Und habe damit dann effektiv am letzten Freitag angefangen. Ja. Und habe es am Montag schon gefunden. So schnell? Ja. Wie hast du es gemacht? Also ich habe einer bekannten Arbeitskollegin von mir, habe ich meine Daten gegeben, weil sie Internetzugang hat. Mhm. Und sie und ihr Vater haben zusammen dann geschaut, was sie finden. Mhm. Und sind dann unter anderem auf eine Webseite gekommen, wo ja. mein Name drinsteht. Ja. In Bezug noch auf eine auf meine Schwester, von der ich noch gar nichts wusste bis zu dem Zeitpunkt. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, mehr als Nein kassieren kann man nicht, schreibt man mal hin. Das war am Freitag. Und am Montag hatte ich dann schon eine Antwort von der Frau, wo die Webseite betreibt. Ja. Und gleichzeitig noch von meiner Schwester. Ach. Das ist ja schnell. Also es gibt ja Fälle, wo die Leute ganz lange brauchen, um ja dann an ihre wirklichen Eltern heranzukommen, sie zu finden. Ja, genau. Und durch sie bin ich jetzt auch noch an meinen biologischen Vater geraten. Ja, also du hast jetzt die Schwester kennengelernt und den Vater. Ja, genau, telefonisch, weil wir sind zu weit auseinander, leider. Die Mutter nicht? Die Mutter nicht, noch nicht. Wo ist die Mutter? Weißt du, wo die Mutter ist? In der Nähe von Oschatz irgendwo. Oschatz? In Oschatz, das ist irgendwo, glaub, wenn es mich nicht täuscht, in der Nähe von Dresden, Leipzig, Riesa, so die Ecke. Ah ja. Im Osten. Ah ja. So, da war das eine turbulente Woche, sagst du. Ja, sehr, ja. Vor allem gefühlsmäßig. Das glaube ich. Wie waren jetzt die Begegnungen mit diesen nahen Verwandten? Also ich habe sie ja also nur telefonisch bis jetzt gehabt. Ach so, ja. Und meine Schwester und ich, wir haben uns jetzt ausgeheckt, dass ich jetzt an Weihnachten das erste Mal dann zu ihr komme. Ja. Und ich bin wie auf Nadeln, kann man sagen. Und die Schwester hat aber Kontakt zu eurer Mutter. Sie hat zu der Mutter neuerdings wieder Kontakt, seit 3 Jahren ungefähr. Ja. Und seit kurzem auch zu meinem Vater, wo ihr Stiefvater ist. Ah, komplizierte Verhältnisse. Ja, extrem. Ja, wirklich. was haben dir eigentlich deine Adoptiveltern erzählt, woher du kommst und was früher so war? Ja, also mittlerweile hat sich herausgestellt, dass an beide Seiten Lügen erzählt worden sind, vom Staat her damals. Mhm. Weil meinem Vater, biologischen Vater, haben sie gar nicht eingeweiht. Er kam aus der Armee gerade anscheinend nach Hause und wir waren weg, meine Schwester und ich. Mhm. Also die, wo auch noch gesucht wird. Mhm. Und meiner Adoptivfamilie haben sie dann mehr oder weniger gesagt, ja, meine Mutter sei zu jung, um Kinder großzuziehen und sei Anfang von dem Studium. Ach so, da wussten die also auch gar nicht richtig Bescheid. Gar nicht. Waren die denn damit einverstanden, dass du jetzt dann auf die Suche gegangen bist? Ja und nein. Also mein Adoptivvater, der hat sich scheiden lassen von meiner Mutter, da bin ich noch ein Zwerg gewesen. Und von dem her interessiert es mich nicht groß, was er denkt. Und meine Mutter habe ich mehr oder weniger vor vollendete Tatsachen gestellt. Ja, weil in der Regel natürlich dann so Adoptiveltern oder Mütter vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig werden oder Angst haben, dass sich das Interesse verlagert, ne, des Kindes. Ja. Nun ist das alles kompliziert. Ja. Du hast jetzt von einer Schwester erzählt. Weißt du denn, gibt es noch mehr Geschwister? Wie viele Geschwister du... Ich habe heute erfahren, dass ich insgesamt 9 Geschwister habe. 9 Geschwister? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Du kommst aus einem Adoptivhaus, da bist Einzelkind und dann zack, hätte ich auch gerne, finde ich super. Auf einen Schlag 9 Geschwister, finde ich grandios. Ja, ist das beste Geburtstagsgeschenk, nur ist aber, ein bisschen verfrüht. Aber hallo. So, das heißt, du weißt so richtig nicht, warum du damals abgegeben wurdest. Also so wie ich es bis jetzt gehört habe, hat meine biologische Mutter mich ziemlich vernachlässigt, also uns alle, die wo schon auf der Welt waren. Ja. Und dadurch, dass mein Vater bei der Armee war damals, bei der NVA, dass er die ganze Zeit weg war und sie haben sich nachher getrennt, meine Mutter und er. Und ich sollte eigentlich zu ihm, ja, auch meine Schwester, wo noch gesucht wird. Ja. Und nachher ging es irgendwie turbulent, wo er, auf jeden Fall, als er den Antrag bestätigt bekommen hat, so wie ich es verstanden habe, sollten wir dann zu ihm. Naja, auf wo jeden Fall. Wo er nachher wieder nach Hause kam, waren wir plötzlich dann weg. Also eine ganz komplizierte Sache. Ja, wir waren dann plötzlich einfach weg. Umso merkwürdiger wird es dann sein und spannend vielleicht auch, wenn du dieser Frau dann gegenüberstehst, der leiblichen Mutter. Ja, genau. Ja, das ist dann schon wahrscheinlich sehr aufregend für dich. Ja, also mein Ziel habe ich eigentlich erreicht. Ich weiß nicht wieso. Also ich wollte vor allem schauen, habe ich Geschwister? Und mein Vater, der hat mich einfach brennend interessiert. Und ja, und jetzt dadurch, dass beide noch leben, also... Die Telefonate, wie war das Telefonat mit dem Vater zum Beispiel? Es war irgendwie schräg, kann man sagen, weil ich kenne ihn von den Erinnerungen gar nicht her, ja, und hatte auch irgendwie Angst, dass irgendwie eine Person ans Telefon kommt, wo völlig fremd ist. Ja. Hat er sich gefreut, dich zu hören? Ja, das ist fast ausgeflippt zu freuen. Ist ausgeflippt. Also er hat nicht damit gerechnet, dass ich anrufe. Super. Also eigentlich eine gute Zeit, ne, die letzten Wochen. Ja. Kann man so sagen. Es kommt richtig was in die Gänge und wer weiß, du wirst ja jetzt peu à peu auch die anderen Geschwister auch kennenlernen dann irgendwann in der nächsten Zeit. Höchstwahrscheinlich nur einen. Warum? Weil alle anderen sind auch ins Heim gegeben worden. Ach so. Ja, ja, sind also bis auf 3. Ach, die anderen müsste man auch wieder suchen. Also meine Schwester, die älteste Schwester, wo mich auch gefunden hat, oder ich sie, je nachdem, wie man es anguckt, sie hat mir erzählt gehabt, dass praktisch alle im Heim gewesen sind. Außer jetzt zum Beispiel meine Halbgeschwister von der väterlichen Seite her. Okay, also die sind verstreut jetzt? Alle verstreut. Ah, verstehe. Also das ist noch komplizierter, daran zu kommen. Und das Verhältnis unter den Geschwistern, die wo sie kennt... Ja. Flüchtig ist zum Teil nicht sehr gut. Also ich werde sicher einen Bruder kennenlernen. Ja. Und auf das freue ich mich schon riesig. Also ich freue mich für dich mit und alle anderen Leute sicher auch, die uns zuhören. Und wünsche dir viel, viel Freude und Spaß und Glück mit der neuen Familie, die da plötzlich auf dich zugewachsen ist. So kann man es ja vielleicht sagen. Ja, und herangeschmissen wurde. Genau, oder so. Liebe Steffi, alles Gute. Schön, dass du angerufen hast. Ja, danke schön. Tschüss. Fürs Zuhören. Ciao. Telefonnummer 0800 220 50 50. Das ist unsere kostenfreie Nummer. Oder ihr mailt uns ganz einfach domian@wdr.de mit ein paar Sätzen zu eurem Thema und eurer Telefonnummer. Herzlich willkommen, sage ich, zu Desiree. Und Desiree ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Desiree. Was ist dein Thema? Bei mir ist jetzt darum, dass ich einen Freund habe seit dem 20.09. Und der wohnt in Amerika. Wo wohnt er? In Amerika. In Amerika? Ja, und ja, der ist halt bei der Army und zurzeit in Afghanistan. Wie hast du ihn denn kennengelernt? Das war letztes Jahr in einer Diskothek gewesen. Der hat hier Urlaub gemacht und dann ist auch der Kontakt geblieben die ganze Zeit. Ja, und dann kam der so im Mai hier runter, ja, und hat halt wieder Urlaub gemacht und hat uns getroffen und so. Und dann hat's richtig gefunkt? Ja. Am 20.09. hat es gefunkt? Genau, und dann sind wir halt zusammengekommen und dann war er auch an diesem Wochenende hier gewesen. Ja. Also im September so. Und hier. Bitte? Und jetzt habe ich halt die Zweifel so, dass das auch alles halten soll oder nicht. Also er ist jetzt schon in Afghanistan? Ja. Ja, für wie lange? Immer für 3 Wochen, dann hat er so 4 Tage frei und dann fliegt er halt wieder rüber. Dann nach Hause in die USA? Genau, ja. Und dann... Wie viele Tage habt ihr euch denn überhaupt jetzt schon gesehen? Kann man das sagen? Insgesamt so 25 Tage. Das ist natürlich wenig, ne? Ja. Mann, wie alt ist er? Er ist 24. Ja. Wie kommuniziert ihr miteinander? Auf Englisch. Ja, du kannst so gut Englisch, dass man sich da intensiv unterhalten kann. Also ich bin auch sehr begeistert davon, dass ich so gut Englisch kann. Ja. Also ich hätte das auch nicht gedacht, dass ich so gut Englisch kann. Das trainiert das Englisch dann ja noch, wenn man verliebt ist und mit einem englischsprachigen Menschen zusammen ist. Ja, das ist natürlich eine schwierige Situation. Einmal dadurch, dass er Soldat ist, da hat man ja auch Angst, ne? Ja, ich habe total Angst. Total, hätte ich auch. Also ich habe auch schon zu ihm gedacht, ich so, pass bloß auf oder so. Ich so, mir ist es egal, wo du dich hinschießen lässt, aber Hauptsache nicht da, wo du halt sterben kannst. Und ja, sowas das ist nur leichter gesagt als getan, ne? Ja. Das kann man ja so nicht irgendwie beeinflussen. Ja, das stimmt. Das ist ein hochgefährliches Land und leider Gottes kommen ja ständig Horrormeldungen von dort und Todesmeldungen auch von Soldaten aller Nationen. Ja, das ist. Und ich weiß nicht, ob das alles so halten wird, weil das ja wirklich eine ziemlich weite Entfernung auch ist. Mhm. Und ich bin Schülerin und ich weiß auch nicht, wie ich dann zu ihm kommen kann mal so. Was sagt er denn so über eure Zukunft? Also er sieht alles positiv. Ja. Er sagt, es wird schon. So wie die Amis das sind, ne? Die sind immer positiv. Das stimmt. Aber manchmal auch ein bisschen oberflächlich positiv. Ach, das geht ja eigentlich gar nicht. Aha, okay. Er ist eine Ausnahme. Genau. Ja, und natürlich. Ja, auf jeden Fall. Er sagt, ja, wenn ich in 3 Jahren dann fertig bin mit der Army und so, dann ziehe ich für dich nach Deutschland und so. Achso, das sagt er. Das, also eine Perspektive zeichnet er doch schon. Ja, das sagt er schon. Hm. Dann sage ich aber nur wieder darauf, man weiß nicht, ob es so lange hält. Hm. Ja, weiß man natürlich wirklich nicht. Das ist verdammt weit. Also eine Fernbeziehung ist ja immer schwierig, aber Amerika, Deutschland ist natürlich enorm. Eine enorme Entfernung. Dann auch noch die Komplikation dazu, dass er Soldat ist. Ich weiß es auch nicht, Desiree. Ich wäre da auch eher ein bisschen skeptisch. Ja, einerseits. Andererseits denke ich mir, wenn man sich richtig ganz doll verliebt hat, schafft man vielleicht auch so eine Zeit. Es ist ja immerhin eine Perspektive, wobei 3 Jahre schon eine sehr lange Zeit ist. Ja, klar. Er würde da nach Deutschland kommen wollen und was würde er hier dann machen wollen? Er hat gesagt, er würde alles machen. Also ihm wäre es vom Job her generell alles egal. Hauptsache bei dir? Hauptsache bei mir. Weil ich habe ihm direkt von Anfang an gesagt, dass ich nicht dahin ziehen werde. Warum? Weil das kein Land für mich ist. Ach. Weiß ich nicht. Ich habe Angst vor diesem Land. Du hast Angst vor Amerika? Ja. Wo wohnt er denn in den USA? In Kalifornien. Ist doch super. Ja, aber ich habe immer Angst in diesen Verbrechern, weil das da mal viel schlimmer ist als hier noch. Ach ja, die gibt's für uns auch. Ja, aber warst du denn schon einmal in Amerika? Nein, noch gar nicht. Na, also das finde ich aber nicht in Ordnung. Da muss man aber sich erstmal ein Bild machen und mal hinfahren. Ja, das stimmt schon, aber trotzdem, ich habe immer so Zweifel, so, man weiß ja nie. Weißt du, das ist ja auch ein bisschen eine Beleidigung, wenn du ihm sagst, nee, ich ziehe nicht in dein Land, das mag ich nicht und das ist mir zu heikel da. Und würde man umgekehrt, wenn er das zu dir sagen würde, wäre man ja vielleicht auch so ein bisschen irritiert. Ja, schon. Aber dann habe ich auch den Gegenvorschlag gesagt, dass wir uns dann halt woanders was suchen dann würden. So, das aber bloß nicht dahin. Und also ich mache einen Vorschlag. Ja. Du bist Schülerin, du hast oft Ferien. Ja. Und er ist immer 3 Wochen in Afghanistan, sagst du. Ja. Ja. So, dann müsste doch mal eine Zeit rauszutüfteln sein, wo er in Kalifornien ist und wo du Ferien hast. Und dann gehst du ins Internet, dann suchst du ich flieg billig nach www, ich flieg billig nach USA oder sowas. Ja. Und dann fliegst du mal darüber und besuchst ihn. Dann lernst du mal seine Heimat kennen und seine Wurzeln und dieses wunderbare Kalifornien. Und dann guckt man weiter. Ja, das stimmt schon. So. Man muss doch mal ein bisschen von der Welt was kennenlernen, Desi. Ja, klar. Was willst du denn später mal beruflich machen? Ich möchte gerne Gerichtsmediziner werden. Ah, das ist aber sehr speziell. Ja. Gerichtsmedizinerin? Ja. Du willst also an Leichen rumschnibbeln? Ja, genau. Warum? Ich weiß es nicht. Erstens ist das, ich kann alleine arbeiten. Ja gut, das kann man ja in vielen anderen Jobs auch. Ja, und zweitens, ich möchte immer gerne herausfinden, was die Leute haben. Ja. Also ich weiß nicht, ich finde das einfach total... Aber wenn du jetzt Humanmedizinerin würdest, also dich mit lebenden Menschen beschäftigen würdest... Nein. Das wäre nichts für mich. Nein, aber da kannst du doch auch rauskriegen, was die haben. Ja, aber so ist das viel interessanter. So kann man halt die Leute aufschneiden und so. Und das finde ich halt gerade, das finde ich so interessant daran. Aber du kannst ja Leute auch aufschneiden, wenn du Chirurgin wirst. Ja, aber das ist ja wiederum eine Leiche dann. Ja, du bist ja drauf. Das ist ja cool. Habe ich noch nie gehört, dass jemand ganz jung ist und sagt, ich will Gerichtsmedizin machen. Die meisten wachsen da irgendwie so rein und werden es dann später mal. Nein. Ja, Frau Doktor in Spee. Ja. Sie Leichenaufschneiderin. Jetzt geht aber erstmal um den Süßen in Kalifornien. Genau. Also sei verliebt, genieß es, fahr mal rüber und dann müsst ihr mal sehen, wie die Zeit sich entwickelt. Aber du musst halt immer damit rechnen, dass es schon schwierig ist. Aber er scheint ja sehr verliebt zu sein in dich. Ja, das hat er schon gesagt. So, und wenn du jetzt sagst, wie heißt er? Lee. Wenn du sagst, Lee, pass auf, ich komme jetzt mal in deine Heimat gucken, ich will mir Kalifornien ansehen, dann flippt der aus. Ja, sicher. Wo wohnt er denn in Kalifornien? Das weiß ich nicht genau. Das weißt du nicht? Nein, wir kommen gar nicht dazu, das zu schreiben. So, er weiß nicht, wo ich wohne, aber ich weiß nicht, wo er wohnt, weil wir gar nicht dazu kommen, weil ich immer dann mit Fragen bombardiere und sowas alles. Was schreibt ihr euch denn immer? Nur Liebessäuseleien. Ach, ich finde dich so süß, ich finde dich auch süß. Nein, sowas gar nicht so. Ich frage ihn halt, ob er gut aufpasst, zum Beispiel, wie es ihm geht, was er den Tag so gemacht hat. Verstehe, es gibt viel zu fragen und zu schreiben. Genau. Aber dennoch würde ich vielleicht mal die Frage stellen, wo wohnst du eigentlich genau? Ich wohne in Remscheid. Nein, nicht du. Du sollst ihn das fragen. Ach so, ihn das fragen? Ja. Ja, klar, musst du machen, bevor du ihn besuchst. Ja, das mache ich. Ja, das wäre ein bisschen blöd, wenn ich dann da hilflich und gar nicht wüsste, wohin. So, Desiree, ich wünsche eurer neuen und jungen Liebe alles Glück der Welt. Dankeschön. Vielleicht klappt es ja wirklich. Interessiert dich ein bisschen auch für sein Leben und dann, ja, viel Erfolg für deine berufliche Karriere. Danke. Das ist auch ein sehr wichtiger Job in der Medizin, ganz klar. Auf jeden Fall. Ja, absolut. Und ich wollte dich noch loben, deine Sendung ist total cool. Danke, das freut mich, dass du sagst. Bitteschön. Große Ehre. Desiree, alles Liebe. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Ciao. So, 0800 220 50 50. Hier ist Thomas. Thomas ist 42. Hallo, Thomas. Hallo? Hi, Domian. Ja, Thomas. Ja, ich bin eigentlich 41, aber ist jetzt nicht so schlimm. Bitte, mein Schulden. Ja, kein Thema. Um was geht's bei dir? Ich bin seit 2 Jahren mit einer Kubanerin verheiratet. Ja. Das ist auch aus der Ehe ist auch ein Kind entstanden, 16 Monate. Könntest du vielleicht den Ton vom Fernseher oder Radio ganz ausschalten? Ja, natürlich. Okay, jetzt. Diesen Tipp geben wir schon seit Jahrzehnten und das passiert immer wieder. Ja, ich habe jetzt, bevor ich diese Frau geheiratet habe, immer deine Sendung geguckt, aber jetzt schon 2 Jahre halt nicht. Ja, also sorry dafür, aber zwei Jahre Kubanerin verheiratet und ein Kind. Ja. Jetzt, ja, ich sag mal, in letzter Zeit ist die Ehe nicht mehr sehr rosig gelaufen. Aber jetzt für mich nicht so schlimm, dass es irgendeinen Grund gab, abzuhauen oder sich scheiden zu lassen oder was weiß ich. Wie und wo habt ihr euch kennengelernt? In Kuba oder auf Kuba. Und durfte sie dann Kuba verlassen und nach Deutschland gehen? Ja, ohne weiteres natürlich nicht. Das hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich sie da rausgehabt habe. Ja. Mhm. Ich musste mehrfach nach Deutschland fliegen, wieder zurück nach Kuba. Mhm. Mit Einladung von Deutschland und Papiere in Kuba. Und irgendwann habe ich gesagt, ich fliege erst wieder nach Deutschland, wenn sie halt mit mir nach Deutschland fliegt. Ja. So, jetzt ist hat die Ehe auch geklappt. Ja, jetzt ist die Ehe nicht mehr so ganz so dolle. Ja. Warum? Was ist los? Ja, ich sag mal, seit das Kind gekommen ist, hat sie sich immer weiter von mir zurückgezogen. Wie alt ist denn das Kind jetzt? Das Kind ist 16 Monate. 16 Monate. Mhm. Ja. Immer weiter zurückgezogen. Was bedeutet das konkret? Ja, sexuell sage ich jetzt mal. Ach so, das heißt, ihr schlaft fast nicht mehr miteinander? Fast nicht mehr, ich sag mal 1-2 Mal im Monat, wenn überhaupt. Und wenn das dann passiert, geht das von dir aus? Nee, das kommt dann von ihr aus. Oh, der Kleine schläft. Komm, jetzt können wir mal schnell. Und genauso ist es dann auch einfach aussehen. Können wir mal schnell. Und ja. Zack, zack, also 0815. Genauso, ganz genau, es ist genauso wie gar nichts. Das heißt, du hast den Eindruck auch, dass sie gar keinen großen Bock drauf hat, sondern ihre Pflicht erfüllen will, kann das sein? Genau. Und vorher war es anders? Ja, definitiv. Definitiv? Ja. Siehst du einen Zusammenhang mit der Geburt des Kindes? Eigentlich ja, weil das ist wirklich erst seit das Kind geboren ist so. Mhm. Sprichst du mit ihr offen darüber? Problem ist jetzt, ich war lange arbeitslos auch. Mhm. Und jetzt habe ich halt einen neuen Job. Seit 2 Monaten, bin noch in der Probezeit. Ja. Und sie ist am 27. Montag vor einer Woche bin ich arbeiten gegangen. Wir haben noch zusammen gefrühstückt, war alles okay. Ja. Kommt zurück, sie ist weg. Wie? Mit Kind. Bis heute? Bis heute, ja. Ach, das erzählst du mir jetzt erst. Ja. Die ist weg? Wo ist weg. Du weißt gar nicht, wo sie ist? Ja doch, ich weiß, dass sie im Frauenhaus ist. Sie ist im Frauenhaus? Ja, das weiß ich. Ich habe eine Anzeige. Warum ist sie im Frauenhaus? Moment, warum ist sie im Frauenhaus? Ich weiß nicht, warum. Wenn ich das wüsste. Hast du sie geschlagen? Nein, definitiv nicht. Ich bin 1,90 groß, habe 130 Kilo. Meine Frau ist 1,50 groß und ganz zählig 40 Kilo. Also ich weiß, wenn ich einmal nur mit der flachen Hand die treffe, die fliegt gegen die Wand, bricht sich vielleicht das Knick, würde ich mich niemals wagen. Definitiv nicht. Also definitiv. Würde ich auch bei einer anderen Frau nicht wagen. Ich habe auch noch nie in meinem Leben einen Mann geschlagen. Also es ist, nochmal gefragt, keinerlei Gewalt passiert zwischen euch beiden? Keine körperliche Gewalt. Körperliche nicht. Vielleicht inzwischen, ich habe auch mit vielen Seelsorgern schon gesprochen und bla. Vielleicht, okay, habe ich Fehler gemacht, habe ich ihr seelische Gewalt angetan. Inwiefern? Ja, das ist zum Beispiel, dass ich gesagt habe, komm, dann geh doch, wenn es eh nicht mehr läuft und du wirst schon sehen, wie weit du kommst, ich kriege eh das Kind und so weiter und so fort. Mhm. Also ihr habt schon sehr viel gestritten, auch in der letzten Zeit? Ja, nicht so viel jetzt auch nicht, aber es gab schon ab und zu Streit. Naja gut, solche Sätze sind ja schon... Dann wurde es halt richtig heftig. Hat sich der Streit auch daran entfacht, dass du sie gefragt hast, warum sie keine Lust mehr auf Sex hat? Direkt gefragt habe ich sie das nicht, nee. Und weswegen kamen dann solche Streitigkeiten in die Gänge? Was war der Grund? Ja, einmal zum Beispiel wegen Sex halt, weil mir hat es nicht gefallen. Ich habe mir so die Ehe nicht vorgestellt. Das gehört genauso dazu wie alles andere auch für mich. Aber du hast nicht mal gefragt, warum? Nee, also, ja gut, ich wusste ja warum, weil sie hat immer... Nee, du weißt nicht warum. Nee, du weißt nicht, ja, sie hat immer gesagt, ja, es ist also direkt gefragt nicht, aber sie hat immer gesagt, ja, wie soll man das machen, der Kleine, und für sie gab es halt nur noch den Kleinen. Okay, nach dem Sex gab es dann einen Streit, weil du sauer warst? Nein, nach dem Sex nicht. Wegen des Sex, weil kein Sex stattgefunden hat, gab es dann Streit. Genau, ja. Zum Beispiel unter anderem. Und da fielen dann solche Sätze wie vorhin von dir gesagt. Ja, das hat sich halt dann... Wie hat sie darauf reagiert? War sie aggressiv? Hat sie geweint? Ja, natürlich. Ja, auch geweint am Schluss, weil ich bin dann halt, so gemein gewesen, dass ich immer noch einen draufgesetzt habe. Was hast du denn noch einen draufgesetzt? Ja, sie hat mir halt immer richtig Kontra gegeben mit dem Temperament. Und was hast du dann draufgesetzt? Ja, ich wollte halt immer noch eine Stufe gemeiner sein als sie. Ja, habe ich schon verstanden. Was hast du denn gesagt? Was ich direkt gesagt habe, was sagt man im Streit? Also zum Beispiel mit, dann geh doch einfach, dann müssen wir uns halt scheiden lassen und ja. Und ob du das Kind kriegst, also werden wir sehen. Ich werde drum kämpfen, ich gebe nicht freiwillig, ja. Habe ich gesagt zum Beispiel. Also, da kann natürlich ein seelischer Druck entstanden sein. Und ja, ein seelischer. Weiß ich inzwischen auch. Sie ist im Frauenhaus. Hat sie sich... Woher weißt du, dass sie im Frauenhaus ist? Weil ich, wie gesagt, ich kam montags von der Arbeit zurück. Und ich war, also morgens um 8 bin ich aus dem Haus. Da habe ich ihr noch einen Kuss verweigert. Sie wollte einen Abschiedskuss und habe ich gesagt, komm... Wenn wir das eine nicht mehr machen, können wir das auch lassen. Lass doch die Show und hab die Tür zugemacht. So, aber genau in diesem Ton, nicht böse gesagt. Ja, meine Frage war jetzt, woher weißt du das? Ja, vier Stunden später komme ich zurück, war sie weg. Und dann habe ich Anzeige bei der Polizei gemacht. Also Vermisstenanzeige für den Kleinen. Achso, und dann hast du die Information von der Polizei bekommen? Einen Tag später, ja. Die haben dann recherchiert, wo sie ist und haben das halt rausgefunden. Hast du seitdem mit ihr irgendwie Kontakt gehabt? Gar nicht. Gar nicht? Sie hat letzten Dienstag oder Montagnacht, ich weiß nicht wann, die Polizei ist hingefahren, hat sich vergewissert, dass es beiden gut geht. Also Kind ist mit, klar. Ja, und sie hat der Polizei ausgerichtet, ich werde in den nächsten Tagen Nachrichten von ihr kriegen. Wie auch immer. Über ihren Anwalt oder über sie. Aber es ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nichts gekommen. Und sie hat der Polizei auch nichts gesagt, warum sie ins Hornhaus gegangen ist? Oder vielleicht sie hat auch keine Anzeige bei der Polizei über mich gemacht, weil es ja auch keinen Grund dazu gibt. Die Polizei hat ja gefragt, ob sie Anzeige machen will, wegen körperlicher Gewalt oder ob ich sie geschlagen hätte. Sagt sie nein. Das heißt, jetzt sitzt du da und wartest, bis irgendwas von einem Anwalt oder von ihr persönlich kommt. Richtig. Das ist ja eine Situation. was auch noch dazu kommt, ich bin, wie gesagt, ich bin 41. Ich habe jetzt 40 Jahre bei meiner Mutter im Haus gewohnt. Wir hatten ein eigenes Haus, riesengroß, mit Schwester. Also ich immer mit Familie zusammengelebt. Dann habe ich für sie das aufgegeben. Das Haus wurde inzwischen verkauft, weil sie es nicht halten konnten, weil ich auch raus bin. Meine Familie und ja, bin halt mit meiner Frau zusammengezogen. Also ich war in meinem Leben noch nie alleine. Jetzt bin ich halt seit 10 Tagen. Das heißt, das macht ja das auch, kommt auch noch dazu. Das macht dir Schwierigkeiten. Ja, aber hallo. Na gut, da musst du es lernen. Da musst du es lernen. In 41 muss man das können. Kann man auch lernen, ja. Das ist nicht das Hauptproblem. Aber das Hauptproblem ist jetzt die Frau, die Familie. Was wird da, was ist da wirklich vorgefallen? Welche Beweggründe hat sie und so weiter? Wenn man mit 41 noch nicht alleine sein kann, dann musst du da jetzt durch. Ja, natürlich. Aber wie denkst du die, du, ja, das ist jetzt sehr schwer für dich, wie du dich weiter verhältst, weil du gar nicht weißt, was auf dich zukommt, ne? Ja, richtig, richtig. Ich weiß nicht. Man kann nur spekulieren. Der eine sagt halt das, der andere das, ist klar. Man kann nur, also ich hoffe halt definitiv, sie kommt zurück. Jetzt, wo sie weg ist, merke ich erst, wie sehr ich sie noch liebe. Vom Kleinen mal ganz abgesehen. Ja, das ist immer so die Erkenntnis, wenn man etwas verloren hat, dann weiß man es erst zu schätzen. Genau, aber offensichtlich ist da eine ganze Menge. Merkt man erst, was man verloren genau, hat. Genau, aber offensichtlich ist da schon eine ganze Menge auch schiefgelaufen bei euch. Denn das ist ja ein gravierender Schritt, den sie da unternommen hat. Richtig, ja. Aber eine Hallo. Der war auch, glaube ich, nicht Hauruck-Aktion. Also ich habe hier Hefte gefunden von Frauenhäusern, von verschiedenen Städten. Und also ich sag mal, sie hat schon länger geplant. Also, umso wichtiger ist zu erfahren, ist es zu erfahren, welche Gründe sie wirklich hat. Und wir hoffen mal, dass es eine Chance gibt, dass ihr beiden darüber ins Gespräch kommt. Das hoffe ich sehr, ja. Ja, du kannst ja eigentlich gar nichts tun im Moment. Nee, gar nichts, gar nichts. Das ist ja das, warum ich auch unseren Staat nicht verstehe, dass halt so abgeriegelt ist, dass man ihr nicht mal eine Nachricht zukommen lassen kann. Naja, manchmal ist er, ich bin ja bereit, zur Eheberatung zu gehen oder zum Psychiater mit ihr, was weiß ich. Aber ich kann ihr das nicht mal sagen. Und das ist das Schlimme für mich. Ja, aber das ist schon ganz gut, dass diese Frauenhäuser abgeschottet sind. Für manche eine Frau ist das eine Lebensrettung. So, ne? Ja, so muss man sehen. Ja. Ja, also Thomas, ich kann dir nur sagen, du musst einfach die Nerven behalten, Geduld haben, warten, was jetzt kommt. Hoffentlich kommt was in den nächsten Tagen. Hoffentlich, und dann wirklich besonnen darauf reagieren. Ja, natürlich. In keiner Weise die Frau bedrängen oder Vorwürfe machen oder weiß ich was. Du sagst ja, dass du sie noch liebst. Ja, natürlich. Und du bereust einiges, was da vorgefallen ist. Auch, Ja, das musst du ihr alles dann sachlich sagen. Ich kann dir gar nicht mehr jetzt hier kommentieren, weil wir beide nicht wissen, was sie vorbereitet. Ja, na klar. Sie kann auch die ganz harte Schiene fahren, kommt die Scheidung. Also ich weiß, sie hat sich schon eine Anwältin genommen, über die Polizei auch. Ja. Also das macht mir schon deutlich, wie ernst das ist und wie fertig die Frau ist. Vielleicht auch, wie fertig du sie gemacht hast. Ja, ist unbewusst, sag ich ganz ehrlich. Ja. Also mir war nie bewusst, dass es so schlimm ist. Ich weiß schon, dass ich gemein war, definitiv. Aber das ist schon verrückt, dass man mit 41 noch nicht sich so sehr beobachtet, dass man gar nicht weiß, wie etwas bei anderen Menschen ankommt, was man sagt. Das ist verrückt, ne? Ja, so. Eigentlich schon, ja. Mehr gibt's nicht zu sagen. Du musst abwarten und ich hoffe sehr, dass es irgendwie eine gute Lösung doch noch gibt. Das wünsche ich euch wirklich von Herzen. Lieber Thomas, alles Gute. Okay. Alles Gute, danke. Tschüss. Ciao. Ciao. Und um 1.33 Uhr begrüße ich sehr herzlich Elke, die ist 46. Guten Morgen, Elke. Ja, hallo Domian. Hallo Elke. Ja, ich möchte mich erstmal bedanken. Wir haben mich vor 3 Jahren mal gesprochen, da war ich in einer sehr kritischen Lebenssituation. Und das hat auch was gebracht und mich wieder, wie soll ich sagen, angestoßen. Aber ich rufe eigentlich an wegen der Sendung am Mittwoch. Und da habe ich nämlich gehört, dass du gerne den Wunsch hattest, den Graupapageien sprechen zu hören. Ja, und ich habe nämlich einen sprechenden Wellensittich. In der Tat, wir hatten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Thema Tiere. Ja. Mal kurz erklärt für die, die nicht dabei waren. Und da rief eine sehr nette Anruferin, Zuschauerin, Zuhörerin an, und erzählt, dass sie einen Papagei hat, der wirklich wohl, ja, erstaunlich viel spricht und sogar richtig Antwort geben kann auf Fragen, die sie stellt. Und da habe ich sie gefragt, lass ihn doch mal sprechen. Da meinte sie, na, der Papagei Ludger hieß er, glaube ich. Ja, ja, ja, genau. Ja, Ludger schlief aber schon. Ja, mein Piepmatz, der schläft um die Zeit auch schon, aber ich habe den auf dem Handy aufgenommen und ich kann den jetzt auf Knopfdruck sprechen lassen. Ja, dann wollen wir da gleich. Wie heißt deiner? Meiner heißt Jackie, das hörst du auch, also der sagt seinen Namen. Und das ist ein Papagei oder? Nein, das ist ein ganz simpler Wellensittich. Ja. Gut, ich schieß mal los, ja? Dann wollen wir mal Jackie uns anhören. Elke. Hallo, Elke. Elke? Ja. Das langt. Ich verstehe nichts. Mach's aus. Es ist so. Also, ich verstehe nichts. Du verstehst den nicht? Nee, ich verstehe nicht. Ich höre nur so ein Gezwirbe und Gepiepse. Das ist natürlich traurig. Deine Mitarbeiter haben den alle verstanden. Ich habe ihn nicht verstanden. Vielleicht haben die Zuschauer an den Geräten das verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Aber das ist ja nun nichts Dolles, dass ein Wellensittich irgendwelche Sachen sagt. Interessant fand ich ja bei dem Papagei, dass der auf konkrete Fragen auch was Konkretes antworten konnte, angeblich. Das fand ich ja völlig verrückt. Ja, na sicherlich. Also beim BIOS ist so situationsbezogen, wenn ich mein Telefon in der Hand nehme, dann ruft er ja auch schon, weil ich dann immer gerufen habe, Telefon, dann ruft er mir das auch schon. Wenn ich nur das Telefon in der Hand nehme, ruft der Telefon, bim, bim, bim, bim. Ja. Und der kommt ja auch rein. Also ich habe ja eine Freundin, wie soll ich sagen, die hört jetzt auch zu. Und mit der spreche ich manchmal stundenlang. Da sitzt der wirklich auf dem Telefon, auf dem Handy und quatscht dazwischen. Und die versteht das auch. Also der spricht richtig deutlich. Und es ist jetzt traurig, dass du das nicht verstanden hast. Deine Mitarbeiter haben es ja nun gehört. Und haben der Erste, der konnte gar nicht begreifen, der hat gesagt, es wäre ein Mensch, der sich da vorstellt. Ich spiele das ja auch, wie soll ich sagen, vollkommen fremd. Leuten vor und die verstehen das auch. Weißt du, woran es liegen kann? Es kann an meinem Kopf voran liegen, dass ich das nicht richtig verstanden habe, weil die eine andere Auflösung haben. Es kann wirklich sein, dass im Radio und im Fernsehen man das verstanden hat. Also umso besser wäre es. Kann ich leider nicht sagen. Ich kann es nur sehen, erst hören, wenn ich die Aufzeichnung mir angucke. Ja, genau. Also, das ist ein Wellensittich und der heißt Jackie. Ja. Und der spricht in einer Tour. Ja. Hast du das mit dem geübt oder hat er sich das selbst beigebracht? Naja, sicherlich muss man das mit ihm üben. Ja. Und vor allen Dingen die wichtigste Voraussetzung ist, man muss einen wirklich gerade aus dem Nest geschlüpften Wellensittich kaufen, damit er sich, weil die sind dann gerade in der Prägungsphase und wenn die dann gleich, wie soll ich sagen, zum Menschen kommen, dann prägen die sich auf einen, dann sehen die dich als Partner an. Übrigens hat er auch schon mal versucht, dich im Fernsehbild anzufliehen, weil du ja immer in so einer Großaufnahme bist und der versucht sich ja auch er sitzt ja bei mir auch laufend auf der Schulter und das macht er ja auch öfter, wenn Menschen im Fernsehen sind. Und deine Sendung läuft ja bei mir am Tage in der Aufzeichnung und das hat er schon ein paar Mal versucht da hin. Und ja, wie gesagt, er muss ganz jung sein. Ja. Und dann versucht er, wie soll ich sagen, alles nachzumachen. Und ich hatte jetzt so eine Phase, wo ich so mal so gehüstet habe. Der hustet in einer Tour. Ich sage immer, mein Vogel ist krank, aber der macht ja nur dieses Geräusch nach. Sag mal, ist ist das Tier für dich auch ein sehr wichtiger Partner so im Leben? Ein wichtiger Punkt in deinem Leben? Ja, also meine Welt ist am 11. Januar zusammengebrochen. Ich hatte einen Garten, ich hatte einen Hund, ich hatte Gänse, Kaninchen, Hühner. Mein Mann ist verstorben aus einer Sekunde auf den anderen. Mhm. Er ist bei dem Schneetief Daisy, hat er hier 2 Tage für die Stadt Schnee geschippt und ist mit einem Herzinfarkt umgefallen. Ach, Lord. Und ich bin seitdem vollkommen allein. Ich musste meinen Hund ins Tierheim geben. Ich habe meinen Garten aufgeben müssen. Ich habe hier auch zu Hause ein Kaninchen gehabt, was ich dann mit ins Tierheim gegeben habe, weil ich gesundheitlich ja Probleme hatten. Wir hatten deswegen vor 3 Jahren gesprochen. Jetzt hat sich herausgestellt, dass ich schwer Amalgam vergiftet bin und bin jetzt voll auf der Entgiftung. Ja, also das sind Zustände, das kannst du dir nur so vorstellen wie ein Junkie. Also entschuldige, wenn ich das jetzt so sage, wie ein Heroinabhängiger, der jetzt voll auf kalten Entzug ist. So kannst du dir das ungefähr vorstellen. Also ein sehr schlimmes Jahr mit sehr schlimmen Verlusten. Du hast deinen Mann verloren. Ja, und ich habe diese körperlichen Entzug. Und das ist ganz krass, wenn du schwer, Quecksilber vergiftet bist und mit Umweltgiften. Also das sind Zustände über nicht essen können, über Unruhezustände, über Schwäche. Also das ist ganz gräulich. Also habe deswegen, wie soll ich sagen, meine ganze Tiere aufgeben müssen. Ich habe nur den Wellensittich behalten. Ja, umso wichtiger kann ich mir vorstellen, ist das Tier für dich. Ja, ist es. Ja, und ich muss aber sagen, wir hatten damals ja gesprochen, ich hatte gesagt, angerufen, ich kann nicht essen und nicht trinken. Mhm. Inzwischen weiß ich sehr viel über diese ganze Sache, Amalgam, und ich kann nur jedem raten, ich muss das jetzt mal nutzen. Ich höre ja deine Sendung sehr oft, gerade die, wie soll ich sagen, so psychische Probleme haben, weil das Quecksilber, das geht so auf, das ist ein Nervengift, das macht dich psychisch vollkommen fertig und dann wirst du in eine, wie soll ich sagen, ich habe ja auch eine psychische Karriere hinter mir, war monatelang in Kliniken, die haben nichts gefunden, haben mich mit Psychopharmaka gestoppt, es wurde ja nicht besser. Ja. Also, und jetzt, aber im Moment ist es so eine sehr schwierige Phase für dich, aber es gibt da auch eine Hoffnung, dass diese Entgiftung, wie du es nennst, dass die Fortschritte macht und dass es besser wird. Ja, ich hoffe es, Hoffe ich auch sehr für dich, liebe Elke. Also auf jeden Fall freue ich mich, dass du nochmal angerufen hast. Es tut mir leid, dass ich deinen süßen Jacke nicht verstanden habe, aber wenn die anderen es verstanden haben, ist es ja das Wichtigste und die Hauptsache. Ja, ich hatte es gehofft, dass ich dir die Freude machen kann. Ja. Ich hatte gedacht, Mensch, am Mittwoch bloß bin ich nicht durchgekommen. Ich denke, das wär's doch jetzt, weil weil der ja auch wirklich, der hat ja ein ganzes Repertoire. Verstehe, aber ich glaub's dir, und meine Kollegen haben es ja auch gehört. Liebe Elke, alles Gute wünsche ich dir und schön, dass du nochmal angerufen hast. Domian, ich hätte gerne ein Autogramm noch. Sehr gerne, dann legst du auf. Ja, du legst auf und wir rufen dich gleich mal. Ja, machst du weiter und schönen Dank für die Hilfe, die du allen gibst. Dankeschön, Elke, alles Liebe wünsche ich dir. Ja, ich wünsche dich auch. Okay, ciao. Ciao. So, mit wem machen wir weiter, liebe Regie? Mit Lisa. Und Lisa ist 21. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Lisa. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe seit 9 Jahren Essstörungen und habe auch schon mehrere Therapien gemacht. Und jetzt steht es halt an, dass ich stationär gehe. Und ich weiß halt nicht, wie ich das jetzt meinen Eltern sagen soll. Was heißt denn Essstörung? Magersucht mit Erbrechen. Also Magersucht, also Bulimie und Magersucht quasi kombiniert. Ja, genau. Wie oft, wie geht das? Entweder isst du nichts oder du isst und erbrichst. Ja, genau. Und ich kann halt auch mittlerweile überhaupt nichts mehr essen, ohne dass ich erbrechen muss. Also immer wenn du was isst, erbrichst du es. Ja, quasi. Kann man das so sagen? Es ist hauptsächlich dann bulimisch ausgerichtet, ja. Wie groß bist du? 1,74. Ja, und wie schwer bist du? 45 Kilo. Das geht seit 9 Jahren schon. Ja. Wie oft am Tag erbrichst du denn? Also mittlerweile 2 bis 3 Mal. Es war auch schon mehr. Ja. Isst du dann sehr viel oder nur ein klein wenig? Schon sehr viel. Also ich esse halt nur 2-3 Mal dann halt eben. Und das erbrichst du alles wieder? Ja. Du bist 21 Jahre alt. Lebst du noch bei deinen Eltern? Also teilweise, wenn ich halt Semesterferien habe oder am Wochenende. Aha, du bist Studentin. Sonst, ja, genau. Was studierst du? Erziehungswissenschaft. Wer weiß denn von deiner Erkrankung? Schon ziemlich viele eigentlich. Aber die Eltern nicht? Ja, eher nicht. Was heißt eher nicht? Ja, also, dass ich zu dünn bin, sehen sie ja. Und haben sie dich da schon gefragt, ob irgendwas nicht stimmt? Sie haben mich mit 15 mal in Kinder- und Jugendpsychiatrie gesteckt, ambulant. Und seitdem eigentlich eher weniger, also kaum. Also es wird kaum thematisiert? Genau. Vor 9 Jahren, du bist jetzt 21. Ja. Das heißt, das fing wirklich als Kind quasi schon an. Das ist ungewöhnlich. Dass du als Kind hast du schon erbrochen? Das war es noch nicht so ausgeprägt, aber halt so einmal in der Woche oder so. Wie kamst du denn da zum ersten Mal drauf, erinnerst du dich noch? Wir hatten es als Thema in der Schule. Ach so. Und dann fand ich es halt irgendwie faszinierend, dass man da so viel essen kann. Ohne zuzunehmen. Verstehe. Das heißt, da ist die Aufklärung, die eigentlich stattfinden sollte durch die Schule, was diese Thematik anbelangt, ganz nach hinten losgegangen. Ja, und ich schon. Du hast es dann nachmachen wollen und bist dann hängen geblieben. Wenn du bei deinen Eltern bist, du sagst ja, dass du isst ja und erbrichst es hinterher wieder. Ja. Dann kriegen die das ja mit, dass du am Tisch sitzt und ordentlich was isst. Ja, aber nee, ich esse dann, also der Fressanfall an sich ist nicht bei denen. Bitte? Der Fressanfall an sich ist allein. Also achso, das heißt, wenn du bei den Eltern bist, erbrichst du nicht. Ja, doch, dann habe ich Essen am Zimmer. Dann gehe ich zum normalen Essen und dann erbreche ich. Aber das normale Essen, da nimmst du doch auch einiges zu dir dann. Und da halte ich mich dann schon zurück. Achso, deshalb gibt das für die Eltern Sinn, dass du so dünn bist. Denn wenn du am Tisch ganz viel essen würdest, würden die ja irritiert sein, warum du so dünn bist. Ja, genau. Ne? Das war nicht am Anfang mal so. Mhm. Jetzt gehst du in eine, du willst in eine stationäre Therapie gehen. Ja. Wie kam es jetzt zu der Entscheidung? Ja, ich hatte ein Nachgespräch, weil ich war vor einem halben Jahr in der Tagesklinik. Mhm. Und dann hatte ich heute ein Nachgespräch und sie hat halt gemeint, dass es nicht geht so. Mhm. Das heißt, die Therapeutin oder die Ärztin sagte, hat dir geraten, in eine Klinik zu gehen. Ja, genau. Wann genau sollst du in die Klinik? Also, sie meint lieber heute als morgen. Gibt es denn schon einen freien Platz? Ich gehe wahrscheinlich dann in die Notaufnahme. Achso, so ernst ist es. Das heißt, du könntest rein theoretisch könntest du sagen, ich gehe morgen dahin. Theoretisch, ja. Fühlst du dich so schlecht, dass du es eigentlich möchtest? Also nicht morgen, aber jetzt dann in nächster Zeit. Also du spürst schon, dass es sehr nötig ist. Ja, weil ich hatte es mit dem Erbrechen überhaupt nicht in den Griff bekommen. Mhm. Kannst du überhaupt noch erbrechen, wenn du so oft schon erbrochen hast? Funktioniert das noch? Ja. Steckst du dir den Finger in den Hals? Nee. Wie machst du es dann? Geht von ganz allein. Also du stehst vor der Toilette, konzentrierst dich und dann kommt es raus? Ja. Mhm. Also mir ist da schon ziemlich viel kaputt, so Speiseröhre und so. Da ist nicht mehr so viel Reflex da. Mhm. Hast du auch schlechte Zähne oder Zahnfleisch? Ja. Ja, das ist ja die Folge von zu vielem Erbrechen, weil die Magensäure hochkommt und dann hat das Auswirkungen auf die Speiseröhre, auf die Zähne, Zahnfleisch und so weiter. Ja. Also dir geht's richtig dreckig, kann man sagen, ne? Schon, ja. Mhm. Und ich weiß ja, dass ich das nächste Semester nicht überstehen wird, wenn ich jetzt nicht stationär gehe. Mhm. Fühlst du dich körperlich auch sehr schwach schon? Teilweise. Ich kann mich halt nicht konzentrieren. Mhm. Ich meine, 45 Kilo ist ja nun auch nicht mehr, weiß Gott, nicht mehr viel. Das ist schon grenzwertig. Ja. Gibt es denn irgendein Lebensmittel, das du bei dir behalten kannst oder erbrichst du immer, wenn du was gegessen hast? Also wenn ich allein bin, dann eigentlich immer. So wenn ich mit Freunden unterwegs bin, geht's manchmal. Also auch einen Apfel, wenn du alleine bist, kannst du auch nicht bei dir behalten? Nee. Also es gab Zeiten, da konnte ich nicht mal eine Tasse Kaffee trinken. Nicht mal ein Getränk? Nee. Das ist schon heftig. Die meisten Bulimiker können zumindest trinken. Das ist kein Problem, das Trinken. Auch ein Joghurt oder sowas eventuell. Aber das ist bei dir völlig unmöglich. Ja. Mhm. So, jetzt lass uns über die Eltern reden. Du hast anfänglich gesagt, du weißt nicht, was du deinen Eltern sagen sollst. Ja, weil sie eben das nicht wissen mit dem Erbrechen, dass es so viel ist. Mhm. Und ich will halt nicht, dass die... Also weil sie schon öfter gesagt haben, dass wenn das nicht besser wird, dass die Familie daran zu brechen wird. Und ich will halt nicht, dass wegen mir alles kaputt geht. Wenn das nicht besser wird, dann würde die Familie daran zerbrechen, sagen die? Ja. Was meinen die damit? Verstehe ich nicht. Ja, also irgendwie hat mein Vater mal gesagt, dass er das nicht mit angucken kann, dass er dann auszieht. Mhm. Aber vielleicht wäre es ja gerade eine Erleichterung für deine Eltern, wenn sie wirklich wissen, was mit dir los ist und wenn sie wissen, dass du dir richtig professionelle Hilfe suchst in einer Klinik. Vielleicht wäre das ja sogar eine erleichternde Nachricht für deine Eltern. Ja, möglich. Weißt du, Lisa, ich halte gar nichts davon, gerade bei solchen Erkrankungen, wenn man da so um den heißen Brei herumlebt. Die Umwelt kriegt es ja, oder die nahen Leute kriegen es ja sowieso mit. Deine Eltern kriegen das ja auch mit, seit langem schon, dass da was nicht stimmt. Aber die wissen nicht richtig, was da los ist. Die stochern ja im Nebel. Die denken sich tausend Sachen und dann wieder nicht und man weiß gar nicht, woran man ist. Wissen die eigentlich, dass du überhaupt schon zwischendurch mal jetzt in der letzten Zeit in therapeutischer Behandlung warst? Ja, schon. Aber die fragen dann nicht weiter nach? Nee, eigentlich nicht. Ach, komisch. Also, ja, meine Mutter war auch, dem letzten Mal kam es halt ein bisschen so raus, dass es mit dem Essen wieder ein bisschen schlechter läuft. Und dann meinte sie nur, warum es jetzt wieder schlechter läuft. Aber so richtig nachgefragt hat sie nicht. Hm. Also, was auch immer der Grund sein mag, warum sie nicht nachfragen, ist auch egal. Lassen wir es dahingestellt sein. Ich würde dir wirklich raten, auch für dich, ich glaube, das ist für dich auch einfach eine Entlastung, wenn du die Karten vollkommen auf den Tisch legst, dass du ihnen klar sagst, so und so ist es um mich bestellt. Und ich ziehe jetzt die Notbremse und gehe in eine Klinik. Vielleicht ist es ja im Moment ein kleiner Schock für deine Eltern, aber ich glaube wirklich, so wie du es schilderst, dass die im Grunde ihres Herzens froh sind, dass sie es wissen und froh sind, dass du jetzt in eine Klinik gehst. Man muss sich ja nur versuchen, in sie hineinzudenken. So tappen sie im Dunkeln. Sie kriegen immer ein bisschen was mit oder dann auch wieder nichts und sind besorgt. So, wenn du ihnen aber die Wahrheit sagst, wissen sie Bescheid und können alles einschätzen und können dann auch mit dir offen darüber sprechen und vor allen Dingen du kannst auch offen mit deinen Eltern sprechen, was, glaube ich, für dich auch gut ist und für dich eine Erleichterung darstellt. Ja, sicherlich. Wie sind deine Eltern denn so? Ja, eigentlich schon ziemlich okay. Okay. Und das Verhältnis ist auch eigentlich ganz gut zwischen euch? Ja, eigentlich schon. Also es sind keine besonders konservativen Eltern, keine sehr strengen Eltern? Nee, eigentlich gar nicht. Ja, Lisa, Mensch, dann hast du doch die besten Voraussetzungen. Hm. Ich glaube wirklich, dass es dir auch gut tut, wenn du offen gesprochen hast. Wenn man in einer solchen seelischen Not ist, bedingt durch eine solche Erkrankung, ist das offene Gespräch immer gut. Es ist immer so ein kleiner Schritt in Richtung Therapie. Das Verstecken bedeutet immer Verschlimmern. Ja. Das wirst du wahrscheinlich in all den Jahren, musst du mir recht geben, dass das so war. Ja, schon. Angst, Verkrampfung, all das bringt es mit sich. Sprich ganz schnell mit deinen Eltern jetzt am Wochenende. Wohnst du in der Nähe deiner Eltern? Im Moment bin ich bei meinen Eltern. Ach, du bist sogar bei den Eltern, umso besser. Sprich sie morgen an. Sag ihnen alles und dann geh so schnell wie möglich in eine Klinik. Wenn du sagst, das geht so einfach, dass du in die Notaufnahme gehst, dann geh. So wie du es mir gerade geschildert hast, halte ich es auch für sehr bedenklich und es ist höchste Zeit. Es geht um dein Leben und deine Gesundheit und es geht um deine Zukunft. Wenn du weiter so machst, stirbst du. Ja. Also ich glaube, wir sind uns klar, okay. Ne? Ich habe dir gesagt, was ich denke und natürlich musst du es umsetzen und wenn du musst es für richtig halten und du musst es für umsetzen. Ich kann dir ja nur meine Meinung sagen, aber das wolltest du wahrscheinlich auch. Deswegen hast du auch angerufen. Ja. Liebe Lisa, alles Gute und geh schnell in die Klinik. Dankeschön. Gerne. Tschüss. Tschüss. So, und hier ist eine junge Frau, die heißt die Lara. Stimmt das? Ja, nee, ich heiße die Lara. Die Lara. Genau. Und du bist 70. Die Lara von der Straße. Bitte? Wie die Lara von der Straße. So, und du bist 17 Jahre alt. Ja, genau. Die Lara. Ja. Um was geht's denn bei dir? Also ich habe im Moment eine schlechte Phase mit meinem Freund, aber halt, ich würde gern von ganz vorne anfangen, was mich eigentlich so belastet. Ja, leg mal los. Und zwar, mein Papa liegt seit 10 Monaten im Koma und der war halt manisch-depressiv, hatte Zucker, hatte COPD, und ganz viele andere Krankheiten auf einmal bekommen vor 5 Jahren. Wir haben halt in den ganzen 5 Jahren haben wir halt ständig in Angst gelebt. Er war halt suizidgefährdet. Wie lange liegt er jetzt schon im Koma? Seit dem 7.12.2009, also jetzt 10 Monate und ein Tag. Ja. Und das ist für mich eigentlich noch ziemlich schwer. Und da der halt suizidgefährdet war, war das jetzt halt der 3. Selbstmordversuch schon. Mhm. Und beim 1. Mal hat es halt gar nicht geklappt. Beim 2. Mal war es halt nur das künstliche Koma, ich sag mal nur. Und jetzt liegt er im Wachkoma und hat halt einen Gehirnschaden von sich getragen und ist halt psychisch gar nicht mehr anwesend. Also auch so körperlich auch gar nicht mehr. Der hat circa 100 Kilo gewogen vorher und jetzt wiegt er nur noch um die 70 Kilo. Und das ist halt so ein Schock für mich und ich kann ihn auch gar nicht besuchen gehen. Und das ist halt. Warum kannst du nicht besuchen gehen? Weil, sobald ich dahin gehe, bin ich dann für 1-2 Monate gar nicht mehr ansprechbar. Dann bin ich so. Ach so. Weil dich das so schockt und der Anblick so traurig macht. Und das ist halt für mich halt so eine seelische Belastung, wo ich gar nicht mit klarkomme eigentlich. Und da habe ich halt eigentlich meinen Freund immer so zu stützen gehabt. Also was heißt gehabt, habe ich eigentlich immer noch. Mhm. Und weil für mich ist das so, die Wärme, die mir hier zu Hause fehlt von meinem Papa her, so diese Geborgenheit und alles. Ich habe zwar meine Mama noch und alles, aber da fehlt halt trotzdem irgendwas. Wie alt ist denn dein Vater, Dilara? Der ist jetzt 40 geworden im Juni. Ja. Gibt es noch eine Frage zu der Erkrankung? Gibt es eine Hoffnung, dass er aus diesem Koma wieder erwacht? Also wenn er erwachen sollte, würde er geistig behindert bleiben. Heißt, es würde so sein, wie es jetzt eigentlich ist. Mhm. Also er liegt im Wachkoma und ist halt nicht an irgendwelche Geräte gebunden, sondern sein Körper funktioniert eigentlich noch. Ja, ja. Halt seelisch ist er halt, also so rein geistlich ist er gar nicht mehr unter uns so. Mhm. Also das ist wie ein ganz kleines Kind, was alles ganz neu lernen muss und vielleicht klappt es oder vielleicht auch nicht. Ich verstehe, das heißt, du hast eigentlich deinen Vater, so wie du ihn gekannt hast, hast du schon verloren. Ja, eben. Und das ist bei mir das Problem, dass ich nicht weiß, ob ich Abschied nehmen soll oder ob ich trotzdem weiter die Hoffnung schöpfen soll, weil beides ist ja eigentlich so ein Zwiespalt. Das verstehe ich. Das ist eine ganz schwierige Situation. Genau. Und das ist für mich halt dieses Schwere. Und bei meinem Freund ist das halt so, dass sein Papa schon einen Herzinfarkt hatte und alles. Also er kennt das eigentlich, die Situation von mir auch so. Mhm. War halt deswegen, haben wir uns so eigentlich gefunden. Aber im Moment läuft das irgendwie alles aus dem Ruder und ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wenn ich den nicht mehr habe, so, weil da fehlt wieder irgendwas und dann habe ich total Angst, in diese Depression einzusteigen, weil ich wirklich oft vor diesem Punkt stand. Und jetzt. Hast du denn den Eindruck, dass eure Beziehung, wie lange dauert die Beziehung schon? Ja, jetzt schon 9 Monate. Dass die Beziehung durch die Schicksalsschläge in der Familie so belastet ist, kann man das sagen? Also ich sag mal nicht, dass es belastet ist. Es ist eigentlich schon ziemlich gestärkt eigentlich dadurch, weil wir halt beide wissen, in was für einer Situation wir beide mal standen. Aber es ist halt belastend so, dass ich halt, ich sag mal so, jeden 7. im Monat, wo es halt dieser Monatstag ist, bin ich dann halt ziemlich am Boden und brauche den dann halt auch bei mir so, weil ich, wenn ich komplett alleine wäre, würde ich dann ganz versinken. Mhm. Was halt immer dieser Tag ist, wo ich mich dran erinnere. Aber irgendwo ist das dann halt schon ein bisschen zu viel für ihn, so, weil er weiß nicht mehr, was er darauf sagen soll. Mhm. Wie alt ist dein Freund? Mein Freund ist jetzt 18. 18. Mhm. Ist natürlich auch schwer, wenn. Ja, ich meine, du hast jetzt als sehr junge Frau oder als junges Mädel so ein hartes Schicksal. Und er ist auch sehr jung. Da ist er wahrscheinlich auch überfordert, da richtig zu reagieren und dir eher eine Stütze zu sein. Das kann man ja auch verstehen. Also eigentlich ist er mir ja eine große Stütze, weil sein Papa ist ja jetzt auch schon 73 und der hat auch schon 3 Herzinfarkte hinter sich. Also man weiß, wie es ist, wenn irgendwie man in Angst lebt und so. Also da gibt es schon diese Verständnisse. Aber im Moment ist das halt einfach alles so, weiß ich nicht, das ist, wir streiten uns über jede Kleinigkeit und das läuft irgendwie alles aus dem Ruder und ich habe total Angst, wenn ich den verliere, dass ich wirklich in diese Depression versinke, ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich im Moment reagieren soll, ob ich mich überhaupt bei dem melden soll, weil wir im Moment so ein bisschen Abstand voneinander suchen. Ach so. Beide auch akzeptiert haben und gesagt haben, das brauchen wir schon, weil wir es halt jeden Tag gesehen haben, ne? Mhm. Ja, und jetzt weiß ich nicht, ob ich mich überhaupt bei ihm melden soll. Auf jeden Fall vom Gefühl her bist du bei ihm. Das heißt, du hast ihn nach wie vor sehr gerne und sehr lieb. Ja, genau. Und du glaubst, er dich auch. Ja, eigentlich schon. Mhm. Also es ist einfach nur dieses, dass wir uns momentan zu sehr auf, ich sag mal auf gut Deutsch, auf Pelle rücken. Mhm. Dass man sich dann wirklich über jede Kleinigkeit streitet. Und verstehe. Ich verstehe auch, dass die Nerven da blank liegen und dass sich das natürlich dann sehr in die Beziehung hinein mitzieht alles. Genau. Pass auf, die Lara, meine Sendung ist gleich vorbei, aber wir werden dich sofort wieder anrufen. Das heißt, du legst auf und wir melden uns gleich nochmal, dass wir dir noch ein paar gute, handfeste Tipps geben. Sollen wir es so machen, die Lara? Alles Liebe wünsche ich dir. Tschüss. Schön, tschüss. In der Technik, Michael Ochs, schönes Wochenende.